Das ist der ganz neue Song von Miss Shiva. Dreams heißt er. Und meine Leitung und die blühen wieder. Hallo Nina in Dettenheim. Hallo. Dettenheim ist Nähe Eggenstein, Karlsruhe, ja? Genau. Oder Bruchsal, Karlsruhe, in der Achse da, ja? Richtig, ja. So, jetzt brauchen wir von dir bitte 5 Interpreten. Mhm. Also Christina Aguilera. Ja. TLC. Ja. Patricia McNeil. Ja. Britney Spears. Super. Backstreet Boys. Yay! Wir haben zwischenzeitlich 22.36 Uhr. Auf ins Wochenende hier. Ja, ich habe wieder jede Menge neues Material nachgeschmissen. Das ist zum Beispiel auch ganz neu. Pressure Shock heißt der Song. Die gibt es aber leider bislang nur auf Platte. Aha, da kommt sie. Mein blonder Schwarm, Kelly. Sie ist eine angehende Schauspielerin, eine nervende Schwester und hat gerade das Alphabet gelernt. Kelly, Bundy, komm runter! Wir warten! Hallo, Leute! Hallo, Kelly. Kelly, stell mich mal vor, bitte. Ja? Und das ist der Beknackte. Herr Kelly, sag mal, also bitte, bist du jetzt sauer auf mich? Wir waren uns doch unter der Woche einig, dass du mit mir ausgehst, oder? Jedenfalls, ich gehe heute Abend aus. Ja. Ich gehe mit drei Motorradfahrern. Einer kommt frisch aus dem Gefängnis. Kelly! Ich komme wahrscheinlich nicht vor 3-4 Uhr morgens nach Hause. Okay. Ich wünsche dir viel Spaß, Schätzchen. Okay, also. Also bei denen werde ich nur abgelenkt da, ha? Ich weiß es immer noch nicht. Kelly geht nie wieder nicht mit mir aus. Hat mir einen Korb gegeben nach Schwärmer. Da muss ich aber jetzt wirklich ganz eisern durchgreifen. Und wo fange ich an? Beim Schuhverkäufer. Du musst ein echt schlechtes Gewissen haben, Erl, heute, oder? Dem muss doch nicht gut gehen. Also bis jetzt gut. Was denn? Wie? Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als Tag, an dem nichts schief ging. Ich habe heute überhaupt nur grüne Ampeln gesehen. Und ich habe 3 gute Songs hintereinander im Oldie-Sender gehört. Oh, das Beste war, eine alte Vettel im Laden hat rumgeschrien. Dann ging sie raus und fiel voll auf den Arsch. Das ist doch nicht normal. Disco Station. New Disco Play. Disco Play. Thing. Genau so heißt der Song Test Pressing. Wahrscheinlich sind keine Namen eingefallen, dann haben sie einfach das gesagt, was sie gemeint haben. Eine Testpressung. Wir haben 22.46 Uhr und ich bin, wie gesagt, ungehalten über Kelly. Der hat mich wieder versetzt, der hat mir einen Korb gegeben. Kelly, das war doch irgendwie anders abgesprochen, oder? Ach, jetzt bin ich wohl wieder an allem schuld. Ja. Du hast unter der Woche gesagt, ich wäre dein Außerkorener. Ich habe da einen anderen, Mr. Fletcher mit der Reinigung. Er hat einen Porsche, Kabelfernsehen und Herzbeschwerden. Die habe ich jetzt auch. Das klingt in den Ohren, das geht ins Blut. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Das ist übrigens die neuaktuelle von Tank, Killer Beat. Und zwar schon der Remix. Time is over. Listen to the Killer Beat. Wahnsinns fette Beute. Oh Mann! Fuck the millennial! Das wird die ganz neue Aktuelle von Scooter, wie der das wieder macht. Ja? Die doofe Witze-Ecke. Der hat wieder was gelandet. Hallo Blondies. Hallo Kelly. Mit dir bin ich ja sauer, Kelly. Das ist ganz klar. So, was ist eine Blondine, wenn sie 95% ihrer Intelligenz verloren hat? Was ist das? Sie ist geschieden. Weil ich bin jetzt sauer auf Kelly. Das mache ich jetzt extra wegen Kelly. Warum schwillt das Gehirn einer Blondine morgens auf Erbsengröße? Warum ist es so groß wie eine Erbse? Weil es nachts anschwillt. Jetzt reicht. Jetzt muss ich mich ganz still verhalten. So leise. Ihr seid so leise. Ihr seid so leise. Tracks is calling. Call me. SM Tracks. Call me. SM Tracks is calling. Tracks is calling. Give me love. Pete Blank und Chesapeake Jones, 23.41 Uhr. Hier geht's ins Wochenende. Da mit meinem Freund Erwin hier sauer. Der hat mir die Tour mit seiner Tochter vermesselt. Und hier werde ich mich noch rächen, Al, ha? Am besten rächst du dich an einer aufblasbaren Gummipuppe. Heiß ich Bad Bundy? Und nun ein Weihnachtslied. weiteres Kapitel aus den Memoiren des kleinen Horsti Hotte Horstmann, vierte Klasse, mit dem Titel »Wie wir Weihnachten feiern tun«. Unsere Familie tut Weihnachten feiern tun wie alle anderen auch. Als Tag haben wir dafür nach langen Diskussionen den 24. Dezember ausgewählt, weil da im Fernsehen immer so schöne Weihnachtsfilme laufen. Am Morgen dieser Festlichkeit zieht Papa sich los in den Wald und fährt uns einen Weihnachtsbaum um und wird dann verhaftet. In der Zwischenzeit backt Mama die Kekse vom letzten Jahr auf und macht uns zum Mittag ein Tier warm. Was für eins wissen wir nicht. Papa nennt es Steinkohlebraten. Wer von uns herausfindet, ob die Reifenspuren auf ihm von Mama oder Papa ihr seinen Wagen sind, kriegt auch einen Nachtisch. Nach dem Essen ist uns allen schlecht und wir freuen uns auf das Christkind. Aber bisher kam immer nur Tante Vettel. Die ist doppelt so dick wie hässlich und dreimal so fett. Zum Fasching geht sie immer als Gletscher. Papa sagt, wenn sie in den Wald kackt, nennt man das eine Endmoräne. Sie tut die einzige Verwandte sein, die noch freiwillig zu uns kommt, nach der großen Pilzauflaufvergiftung vor 3 Jahren. Papa sagt, er weiß auch nicht, warum gerade die fette Qualle überlebt hat. Das war mir wieder Onkel Hotte. Wir beerdigen den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Party! Thank you. haben 0:46. Nils van Gogh ist das Doppelgänger, und zwar der Remix. Ich bin mir sicher, nach Schwärmer Kelly und Erl haben sich abgesprochen. Sie haben einen Komplott gegen mich geschmiedet. Oh, was, das zahle ich euch heim. Erl, nachdem Kelly jetzt mit mir nicht ausgehen will, da bin ich ja solo sozusagen. Dann könnte ich ja auch in No Mam eintreten. In deinen Männerclub, ha? No Mam ist nicht Kalifornien, da kommst du nicht einfach rein. Wieso? Ja. Unsere Ansprüche müssen hoch sein. Und wenn ein Mann nicht 5 Episoden von Dr. Quinn, einer Ärztin aus Leidenschaft, aushält, dann ist er nicht stark genug für einen No Mam. Aha, das kann ich. Die geballte Ladung für Leute mit Power. Radio Regenbogen. Was für eine Dröhnung. Es ist dann im Juni rausgekommen, Lucifer heißt der Song, Devil in May, 0:51 in wenigen Sekunden. Das Internetgewinnspiel war ja in der letzten Stunde die Frage, und die Lösung war Ärzte, ja? Wir haben 1.10 Uhr noch schon mal. Jetzt kommt gleich das nächste Gewinnspiel. Lass mich jetzt gar nicht von diesem Schuhverkäufer ablenken. Das kenne ich schon gar nicht. Die will nämlich jetzt gut Wetter machen. Kelly, was ist? Ich muss dich unbedingt was fragen. Soll ich? Ja gut. Was ist, Kelly? Hast du schon mal eine Gummifrau gesehen? Nee, wieso? Wieso? Isis ist nicht aus Gummi. Sie ist aus aufblasbarem Latex. Und sie zerplatzt wie andere kleine Mädchen. Ja, ja, das wissen wir. Das sind deine Kinder. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Wenn du das nochmal sagst, dann fliegst du raus. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Jetzt ist Krieg. Attention! Gott sah, dass es gut war. Das war jetzt eine Mischung aus Aqua Queen und DJ Taylor am Flow. Wir haben 1.35 Uhr. Und ich sage, hallo Nachtschwärmer. Hallo Blondies, hallo Kelly, hallo Al. Es ist ein bisschen ruhig geworden um ihn, ha? Ich habe mich mit Peggy zusammengetan. Wir bilden ein Komplott gegen den Schuhverkäufer. Al! Al! Al! Komisch, ha? Al, was ist los? Tut mir leid, was hast du gesagt? Ich habe gerade an Selbstmord gedacht. Immer die leeren Versprechungen. Ja, jetzt kommt der Gegenschlag. Bin ich doch nur wieder auf mein Versagen hingewiesen. Meine Arbeit, mein Zuhause. Dein Schlafzimmer. Du baust mich immer so schön auf, wenn ich mal deponiere. Ach, ich bin nichts Besonderes, nur eine Frau. Behauptest du? So langsam haben sich einige schon drüber hergemacht, und zwar sogenannte Millennium-Produktionen zu machen. Da habe ich jetzt mal eine zum Beispiel. It's filtered. This is the beginning of a new generation. Das sind dann Songs, die man ins nächste Jahrtausend reinlaufen lässt, sozusagen. Here comes the music. Killer. Hallo Nachtschwärmer. Das war's dann schon wieder. Die 4 Stunden mit eurem Charlie 2000 ins Wochenende bei Radio Regenbogen. Wie wär's noch ein freundliches Wort des Abschieds, Al? Ha? Al? Komm, sag noch was hier zum Abschied. Oder bist du jetzt sauer? Schuhverkäufer! Ich heiße Bundy. Sag noch was, komm. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Es konnte nichts Rechtes kommen. Tschüss, Nachtschwärmer. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause.